Hallo, hallo, hallo, my wonderful friends. Hallo, hallo, hallo, meine wunderbaren Freunde. She did not translate my wonderful friends, she translated my wonderful husbands. Guys, she has a wonderful husband, he's a good friend of mine, she's got two children, okay? Für die, die kein Englisch sprechen, sie übersetzte nicht meine wunderbaren Freunde, sie übersetzte meine wunderbaren Ehemänner. Kimo, oh, you're like Daniel now, you're having fun. Leute, sie hat einen wundervollen Ehemann, er ist ein guter Freund, sie haben zwei Kinder, okay? Okay, guys, we're coming towards the end of this series. Okay, Leute, wir kommen zum Ende der Serie. So I'm gonna give you another beautiful exchange. Ich gebe dir einen weiteren schönen Tausch. Jesus was made a curse so that you can live in his blessing. Jesus wurde zum Fluch, dass du in seinen Segnungen leben kannst. Galatians 3 says, Galater 3 sagt, that Jesus has been cursed. Dass Jesus ein Fluch wurde. It literally says he became a curse for us. Buchstäblich heißt es, er ward ein Fluch für uns. That we can have the blessings of Abraham. Damit wir den Segen Abrahams bekommen. Listen, haven't we all been told? Hör zu, wurde uns allen nicht erzählt, that we have to do something to get God's blessing? Dass wir etwas tun müssen, um Gottes Segnungen zu bekommen? God bless you, God bless you, God bless you. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich. God bless you what? Gott segne dich was? If Jesus has become the curse that I can have all the blessing, then why does God need to bless me? Wenn Jesus zum Fluch wurde, damit ich all den Segen bekommen, warum muss Gott mich segnen? We can't be official. The exchange place closed. There's nothing open anymore. Wo kam ihr für Schuh? Die Wechselstube ist geschlossen. Nichts mehr ist offen. You know, once my heart grasped this truth, als mein Herz diese Wahrheit ergriffen hat, that Jesus has taken every single curse, I can live permanently in his blessings. Dass Jesus jeden einzelnen Fluch genommen hat, dass ich dauerhaft in seinen Segnungen leben kann. This has in practice probably shown more results than anything else. Hat dies in der Praxis vermutlich mehr Ergebnisse gezeigt als irgendetwas anderes. I think the person who was more shocked in the beginning was Debbie. Ich glaube, die Person, die am Anfang mehr schockiert war, war Debbie. It's like, you know, she almost said like, everything suddenly is blessed. Sie sagte sowas wie, plötzlich ist alles gesegnet. In fact, here is what she always said. Das hat sie immer gesagt. It's typically you. Typisch du. Typically you. Typisch du. Of course it'll work out perfect for you. Natürlich funktioniert alles perfekt für dich. Listen, I have to live through the same circumstances we all live through. Hör zu, ich lebe unter den gleichen Umständen, durch die wir alle gehen. Life is life. Das Leben ist das Leben. For you and for me. Für dich und für mich. Don't you think that I have challenges? Of course I do. Glaubst du, dass ich Herausforderungen habe? Natürlich habe ich das. You know what happened? Weißt du, was passierte? Once I began to understand the exchange of the cross, als ich begann, den Tausch am Kreuz zu verstehen, the way I prayed stopped, changed completely. Veränderte sich vollkommen die Art und Weise, wie ich betete. Here is one of the first things I did. Hier ist eines der ersten Dinge, die ich tat. I appropriated by faith that Jesus was cursed that I can be blessed. Ich nahm im Glauben, dass Jesus verflucht wurde, damit ich gesegnet bin. Every single morning for I don't know how many months. Jeden einzelnen Morgen, ich weiß nicht für wie viele Monate, ich sagte immer und immer wieder, Jesus, I thank you that I'm so blessed. Jesus, ich danke dir, dass ich so gesegnet bin. You were cursed, I'm so blessed. Du wurdest verflucht, ich bin so gesegnet. And today this blessing is going to manifest in my life. Heute wird sich diese Segnung in meinem Leben auswirken. It's going to manifest in every single area of my life. Es wird sich in jedem Bereich meines Lebens auswirken. And I appropriated this truth. Und ich nahm diese Wahrheit in Besitz. And as my heart began to believe it, everything began to be transformed. Und als mein Herz anfing, es zu glauben, begann sich alles zu verändern. Look, our both of our sons, Daniel and Christopher, they were big boys. Schau, unsere beiden Söhne, Daniel und Christopher, waren große Jungs. Yeah, when they were born, they were close to 4 kilos. Als sie auf die Welt kamen, waren sie beide beinahe 4 Kilos. In Europe, there are no cesareans unless the life of the child or the mother is in danger. In Europa wird kein Kaiserschnitt gemacht, es sei denn, dass das Leben des Kindes oder der Mutter in Gefahr ist. When Daniel was born, als Daniel auf die Welt kam, Debbie suffered so terribly. Litt Debbie so furchtbar. It hurt me so much that I almost passed out. Es verletzte mich so sehr, dass ich fast ohnmächtig wurde. You know, Debbie had to keep saying to me, Debbie musste mir dauernd sagen, Breathe deeply, calm down. Atme tief durch, beruhige dich. Because I almost passed out. Weil ich fast ohnmächtig wurde. Not because of all the blood, because I can see blood. Nicht wegen des vielen Blutes, ich kann Blut sehen. Because she suffered so much. Weil sie so sehr litt. When she got pregnant 2 years later with our other son. Als sie 2 Jahre später mit unserem anderen Sohn schwanger wurde. I said to her, you will have a pain-free birth. Sagte ich zu dir, du wirst eine schmerzlose Geburt haben. And you know, she actually tried to convince me that this cannot happen. Und sie versuchte mich zu überzeugen, dass dies nicht geschehen kann. I remember when she said, ich erinnere mich, als sie sagte, Sweetheart, even God said, with pain you shall bear children. Schatz, sogar Gott sagte, unter Schmerzen wirst du Kinder haben. You know, he said it to Eve. Er sagte es zu Eva. I said to Debbie, I said, sweetheart, that's the curse. Ich sagte zu Debbie, Schatz, das ist der Fluch. The curse was taken on the cross. You will not have pain. Der Fluch wurde am Kreuz weggenommen. Du wirst keine Schmerzen haben. You know, anyhow, we came to the birth. Wie auch immer, es kam zur Geburt. And I said to her, why do you have so much pain anyhow? Und ich sagte, warum hast du so viele Schmerzen? So she explained to me, it's the contractions. So erklärte sie mir, dass es die Wehen sind. When the pelvis, the bone, pushes open. Wenn der Muttermund sich öffnet. I said to her, every time a contraction comes, let me know. Ich sagte, jedes Mal, wenn eine Wehe kommt, lass es mich wissen. So we were in the hospital. Wir waren im Spital. She said, contraction. Und sie sagte, eine Wehe. I said, pelvis, I command you to open without any pain. Und ich sagte, Muttermund, ich befehle dir, dich ohne Schmerzen zu öffnen. My wife had a pain-free birth. Meine Frau hatte eine schmerzfreie Geburt. You know why? Weißt du warum? Because if Jesus became cursed, so I can live in blessings. I don't have to accept curses. Weil, wenn Jesus zum Fluch wurde und ich in Segen leben kann, dann muss ich keine Flüche akzeptieren. That's why I cannot understand this whole theology of breaking generational curses. Deswegen kann ich diese ganze Theologie über Generationsflüche brechen nicht verstehen. The generational curse has been broken on the cross. Die Generationsflüche wurden am Kreuz zerbrochen. Jesus carried it, so get hold of the blessing, it belongs to you. Jesus trug sie, nimm den Segen, es gehört dir. Remember. Erinnere dich. Cambio official. Cambio official. Exchange place closed. Die Wechselstube ist geschlossen. Tomorrow we will finish it and this will be the last of our series. Morgen werden wir beenden und es wird der letzte Tag dieser Serie sein. See you tomorrow. Sehe dich morgen.